2 Hörspiel. Wir bringen nun das Hörspiel Adele Spitzeder von Martin Sperr. Der Schriftsteller und Schauspieler wurde vor 75 Jahren am 14. September 1944 in Niederbayern geboren. In seinen realistischen gesellschaftskritischen Dramen stellte Sperr Verhaltensweisen im vermeintlich gemütlichen bayerischen Milieu bloß, die sich oft gegen Außenseiter und Unangepasste richteten. Mit der Hinwendung zu den Alltagsverhältnissen gewöhnlicher kleiner Leute und der Verwendung einer dem Dialekt angenäherten Sprache läutete Sperr in den 1960er Jahren die Ära des neuen Volksstücks ein. Sperr starb 2002 in Landshut im Alter von 57 Jahren. Das Hörspiel, das wir nun bringen, erzählt die wahre Geschichte der stellungslosen Schauspielerin Adele Spitzeder und ihrer grandiosen, wenn auch etwas betrügerischen Idee, den großen Banken die Kunden wegzuschnappen, indem sie 2% mehr Zinsen zahlt als die Konkurrenz. Die Hörspielproduktion entstand 1979, 2 Jahre nach der Theateraufführung. Wie heißt der Engel, den Gott gesandt, vom Himmel in das Bayernland, der Tränen trocknet, Wunden heilt und alles mit den Armen teilt? Wir grüßen dich, du edle Seele, Adele. Meinst du, dass mich meine Mutter suchen lässt? Mit der Polizei. Auf wo? Ist doch froh, wenn eins weniger ist daheim. Wir schreiben mir bald, dass der gut geht in der Stadt. Ja, das tun wir. Ich möchte mich jetzt hinsitzen. Ja, mach mal Pause. Hocken wir uns auf das Bankerl hin. Da drüben ist dieser. Ja, hocken wir uns da her. Und da schreibe ich nachher gleich heim. Ja, das kannst du machen. Jetzt raus, mein Wingerl. So. Stell mir meinen Koffer aufs Bankel hin. Machen auf. So. Da ist der Tinten und der Federhalter. Und wenn du fertig bist mit dem Schreiben, dann packst du es wieder da rein. Klar. So. Also, was schreibe ich jetzt? Zuerst einmal, liebe Mama und lieber Papa. Und lieber Papa. Und Geschwister? Stimmt. Und Geschwister. Ich bin jetzt in Minken und will euch sofort schreiben, dass es uns sehr gut geht. Ich bin mit der Spitze der Adele da. So, dann wissen Sie das auch. Dass wir nirgends ein Zimmer nicht kriegen, schreibe ich nicht. Und das steht da. Außerdem kriegen wir schon eins. Also weiter. Ich schreibe euch hiermit eine Postkarte, weil es das erst seit 2 Wochen gibt. Postkarten. Und muss ich euch sagen, dass wir hier in der Stadt kaum mehr Eppern Gesicht, wo mit einer Krinolina umeinander läuft. Mei, vorher, wie der Herr Richard Wagner mit seiner neuen Frau Cosima an uns in der Kutschen vorbeigefahren ist, die hat auch keine Krinolina angehabt. Schreib weiter jetzt. Ja. Und sonst geht's uns gut. Es grüßt euch aus der großen Stadt euer Emmy. So, mehr passt er dann nicht mehr auf, auf das Bladel. Nur das lang da. Tu es her, ich gib das her noch auf. Und nachher suchen wir gleich weiter. Ja, das werden wir schon müssen. In 4 Hotels haben sie uns jetzt schon nicht genommen. Wird schon noch werden, Emmy. Also, packen wir es wieder. Da kann man doch nicht wohnen, Adele. Da habe ich Angst in der Gegend. Brauchst keine Angst nicht haben, Spurzel. Dunkel wird's. Dass man du nicht mit den Weibern redst, wo da umeinander stehen. Das mag ich nicht, gell? So, da vorne ist bei einem roten Licht. Hotel zum Ross. Komm, Emmy, jetzt sind wir da. Au, ich hätte jetzt auch nicht mehr können. Wenn sie uns da auch nicht nehmen, können wir gleich wieder heimgehen. Ich kann nicht mehr, Adele, ich kann nicht mehr. Ich hab Hunger. Ja. Und meine Fies. Seit in der Früh laufen wir schon umeinander. Au. Zuerst einer in der Stadt und dann in der Stadt umeinander. Wir werden es schon schaffen. Au, au, au, au. Hunger. Ich bin müd. Mal geht's mir schlecht. Freust dich nicht, dass wir in der Stadt sind? Freilich. Haben wir uns so lange gewünscht, gell? Ja. Aber ich kann nicht mehr. Ich will heim. Au. Warum geben sie uns nirgends ein Bett? Warum kriegen wir ein Zimmer nicht? Wir sind auch leid. Freili. Daheim hätte ich wenigstens mein Bett. Und sonst da nichts ist daheim. Ich möchte jetzt ins Bett. Ich bin müd. Aua. Emmy, für was sind wir am Furt? Im Augenblick ist das alles nichts, das gebe ich ja zu. Ja. Es wird noch alles gut. Wirst du sehen. Schau, wie es wieder ausschaut. Wenn wir so daherkommen, kriegen wir nicht einmal da kein Zimmer. Und wenn sie uns da wieder nicht nehmen, ja, was hörst du das auf? Ein Zimmer kann ich allein noch zahlen. Und dass wir sonst nichts haben, braucht der niemand nicht zu wissen. Verstehst du? Ja. Das heißt nicht rumreden. Wir dürfen auch nicht sagen, dass wir Arbeit suchen. Warum denn? Wir haben gerade nur Geld aus. Und wenn wir es heute nicht haben, dann kriegen wir es morgen. Von weit her. Oder Schweiz. Oder Schweiz. Nein, vor Amerika, über die Schweiz. Ach so. Ein Onkel von mir ist gestorben, zum Beispiel, und hat Metzgereien gehabt. Aha. Verstehst? Und da müssen wir warten auf unsere Erbschaft. Mhm. Und wir lassen uns nichts gefallen. Frech müssen wir sein. Und außerdem sind wir ganz was Großes. Schauspielerinnen sind wir. Ja, du schon. Und meinst die glauben's auch? Ist ja mein Beruf. Das musst du nicht glauben. Schon, ich glaub dir ja alles. Also, jetzt wird's probiert. Ist ja ein stadtbekanntes Haus, da werden sie uns schon nehmen. Oh gut, probieren wir's. Mei. Schreiben sie einer da, ey. Gut. So. Schauspielerinnen. Ja. Und wo spielen die Damen, wenn ich fragen darf? Geht einer das was an? Und zahlen die uns jetzt im Voraus als Schauspielerinnen, gell? Ich erwarte Erbschaft von einem Verwandten aus Amerika. Ja. So. Geh her, Emmy, unterschreib. Und weil das Geld über die Schweiz kommt, da auch so ein bisschen. Ja. So. Da unterschreibst. Ja. Deswegen zahle ich erst, wenn das Geld da ist. So. Na, mieten sie einer bei mir ein, wenn sie das Geld haben, gell? Und nicht im Vorher. Also gut, wie viel? Eine Woche im Voraus. Eine Nein. Woche? Da. Wo ist unser Zimmer? Nummer 14, zweiter Stock. Komm, Emmy, lass uns stehen. Tragen Sie unser Gepäck auf und bringen Sie eine Quittung, dass ich gezahlt habe. Tragt eure Koffer doch selber auf, wie haben wir es denn? Sie tragen unser Zeugel auf. Und dass wir das gleich klarstellen. Wir kehren nicht zu den Damen, wo sonst bei einer absteigen. Komm, Emmy. Bella? Ja? Bella, Mitzi, Teres und Testa sind das Gepäck auf 14 in Auftrag. Da sind zwei Schauspielerinnen eingezogen. Und die lassen es in Ruhe. Das ist für euch keine Konkurrenz, nicht, gell? Und zwar passiert das sofort, sag's einer. Gut. Und ich krieg für eine halbe und zwei Obstler. Das ist wieder der Wirt. Und wir sind noch im Bett. Red nicht so laut. Warum sagen Sie nicht herein, wenn ich klopf? Weil wir noch nicht empfangen. Wenn's klopft, sagt man herein. In jedem Fall zu mir, wenn ich draußen stehe, in meinem Haus. Das merkt das ja nicht. Das gilt auch für meine Gäste. Vor allem, wenn sie nicht zahlen. Erlaubt schon, dass er mir um ihre Verhältnisse kümmert. Weil ein Gesindel beherberge nicht. Haben wir gezahlt oder nicht? Manchmal. Also, ich hab's ja noch gesagt, mein Geld ist in der Schweiz blockiert und ich krieg's noch nicht. Ja. Also bin ich im Augenblick knapp. Das geht mir nicht so. Wenn ich heute Nachmittag die letzten drei Wochen nicht Zeug krieg, hole ich Polizei. Gut, wenn Sie es nicht erwarten können, dann kriegen Sie einen Schmutz heute Nachmittag. Wenn es heute nicht soll, dann hole ich Polizei. Hab's schon gehört. Emmy, mach ihm die auf. Ja. Dass die Polizei sich für das Haus interessieren wird, das glaube ich auch. Ich darf's nicht holen. So, die ist auf. Wollen Sie da herin Ihr Büro aufmachen oder haben wir gemietet? Jetzt ist er sauer. So, Spatzerl. Jetzt fängt der Tag an. Geh, mach mir meine Frisur, gib mir meine Zigarren, einen Zettel und einen Bleistift. Wenn eine Polizei halt, dann kommt's auf, dass ich von daheim weg bin. Mei, was soll man machen? Da, da, schreib auf den Zettel auf. Dirschl, Theresienstraße 6. Dirschl, Theresienstraße 6. Wie ist denn das? Ein Wucherer. Ein Wucherer? Mei. Der Wirt hat zu mir gesagt, er tat Herren kennen. Die taten uns besuchen, nachher hätten wir Geld. Du musst ja nicht, wenn's nicht magst, Adele. Gehst halt so lang spazieren, wenn ich am Besuch krieg's. Erlaub das und geh mit Männer. Das mit der Erbschaft ist nichts. Und deine Mutter wird uns auch nicht ewiger Geld schicken. Sie schickt uns nur zur Überbrückung, bis wir Arbeit gefunden haben, Adele. Wie wir unsere Arbeit... Was denn? Treppen putzen für die reichen Leute vielleicht? Du Rindviech, du Dumms. Was willst denn als Frau heutzutage arbeiten? Als Mo kanntest eventuell arbeiten. Als Frau rentiert es nicht. Das Einzige, was sie für eine Frau rentiert, ist heiraten. Und da brauchst du auch bloß einen Drehkamm mit erwischen, wie dein Vater. Der wurde den ganzen Tag geschlagt und sauft. Nachher darfst du für den nur mitarbeiten. So schaut's aus. So, und jetzt gibst du mir nur einen Kaffee und dann unternimm ich was. Das ist nicht versehentlich, Mann. Versteht schon. Aber eine Sicherheit brauche ich. 3000 Gulden sind viel Geld. Dann hol ich mir mein Geld woanders. Ich hab woanders heute auch schon was gekriegt. Ohne Sicherheit kann ich nichts machen. Also. Machen wir es so, eine Frau. Sie bringen mir eine Bestätigung von der Schweizer Bank und dann überschreiben wir es auf mich als Sicherheit. Das muss ich mir nicht überlegen, Herr Tirschl. Okay, machen wir es so. Hat mich gefreut. Eine Ungerechtigkeit ist das. Sie deren ja gerade so, als ob sie nichts verdienen werden. Anders kann ich nichts machen. Und 70 Gulden habe ich ihnen sowieso schon gegeben. Ohne Sicherheit. Das ist auch viel Geld. Und wenn es ihnen nicht passt, na, geben Sie mir mein Geld wieder zurück. Das kriegen Sie nicht mehr, da können Sie sich drauf verlassen. Das sehen wir dann schon. Ich lass mir jedenfalls nicht alles gefallen von so einem Halsabschneider. Ach, sowas. Wieder nix. Der dritte Versager. Wo ist denn mein Ziel? Der nächste Lederergassen. Entschuldigung, Ich hab alles gehört. Eine Unverschämtheit. Ja, was sie die heute einbüten. Ich muss auch zu ihm. Und da sag ich ihm, dass er so nicht geht. Eine Frage. Stimmt das, dass der Herr Dirschl so hohe Zinsen verlangt? Ja, leider bin ich gezwungen, dass ich zahle, was man von mir verlangt. Und was zahlen Sie, wenn ich fragen darf? Das übliche, 10%. Was? Ach, das ist viel. Das verlangen die anderen auch. Wissen Sie, ich erwarte Erbschaft aus Amerika. Meine Erbschaft ist sehr hoch, deswegen sind mir die Zinsen wurscht. Aber wenn ich mir überlege, arme Leute, die kein Geld nicht haben, wer kann schon 10% zahlen? Ja, da haben Sie recht. Leben Sie in München? Ich denke dran, mich hier niederzulassen. Leider bin ich gezwungen, dass ich in einem schlechten Hotel wohne, weil ich kaum die notwendigsten Anschaffungen machen kann. Die besseren Hotels haben keinen Blick für meine vorübergehende Not. Ja, Geld regiert die Welt. Ja, man muss eben Geduld haben, bis die Sache richtig abläuft zwischen den Kontinenten. Und wo wohnen Sie, wenn ich fragen darf? Im Hotel zum Ros. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielleicht sieht man sie mal wieder, gell? Ja, das mich freuen. Oh, sein Leben! Oh, sein Leben! Dreimal! Oh, ich danke euch! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Alle hat mein Wohle geschmiert. Ja, alle haben es mehr. Ja. Nein, ist ein bisschen zu viel Cognac ist drin. Ja, gerade recht ist. Sehr gut ist es. Genau. In eine gute Wohle geht der Cognac rein. Ja. Und das ist sogar die Hauptsache, wenn man sich keinen besonderen Wein nicht leisten kann. Und ich hab mir gedacht, dass der mein Geschenk schmeckt. Ja, sonst schon. Da brauchst du nicht gleich wohnen, Spatzen. Schön hast du alles gemacht. So viele schöne Blumen. Aber dass mein Geburtstag so schön ist, dafür muss ich mich bei dir bedanken. Ja. Also, jetzt zeigen wir unsere Geschenkerl auch her, oder? Ja! Schau, da ist von mir was Kleines. Oh. Ja, mei! Ein Spitzenunterhemd! Da ist das schön! Okay. Ja, gefällt's dir, Spatzel? Ja, das wird dir gut stehen. Schmeckt es so was Durchsichtiges? Mengen wir schon! Mengen wir? Und das ist noch von mir, Freund Spitzeder. Galina, merci, Bella. Danke. Magst du einen Spatzel? Dann nimm dir was. Ja, krieg ich auch mal. Ja, ich mag auch ein Spitzchen. Dann zur Seite. Ich mag mit der Nuss. Ui, das. Mit Schokolade. Gut, gell? Darf ich was fragen? Natürlich. Aber was Intimes? Ja, um was geht's? Warum nennen Sie einer den Fräulein? Weil ich ein Fräulein bin. Was meinen Sie nicht? Hat's bei einer noch keiner probiert? Probiert schon. Also das heißt, ein richtiges Fräulein. Jawohl. Prost. Prost. Gut, gell? Ui, ein schönes Kitterl. Wer hat denn das gebracht? Das Freien Cora. Hat er gleich wieder gehen müssen. Cora? So was. Warten die das Geld her? Verdient wer das haben? Wir verdienen nichts, das gibt alles der Wirt ein. Das geht aber doch nicht. Aber so ist. Muss er Geld haben, Cora. Weil das hat's kaufen müssen. Zu der Bohle gehört ein guter Kass, oder? Haben wir nicht. Möchtest du einen? Ein guter Kass war nicht schlampen, ja? Da ist er. In mein Taschel. Der Privatküfer wird. Freilich, ich bin so nicht blöd. Ich hol mir schon, was ich brauche. Und sehr soll ich nicht kommen. Da weiß ich Geschichten. Da kommt der nicht dagegen an. Und ich hab keine Angst vor ihm. Das ist ihm schon ein Kass wert von Zeit zu Zeit, dass ich nichts verzeih. Siehst du, das hab ich mir gleich gedacht, dass beim Wirt was stinkt. Und wie es stinkt. Das weiß ja keiner außer mir. Es ist doch eine Sau, der Wirt. Sagen wir es, wie es ist. Genau. Eine richtige Drecksau. Geh! Hört's auf! Das ist ein Mörder! Ein Mörder? Wieso Mörder? Der hat da seine Frau umgebracht. Die ist ganz jung gestorben. Direkt in unserem Alter. Aber ein Mörder, Bella, sowas darf man fein nicht in die Weit setzen, wenn man es nicht beweisen kann. Und was sagst du jetzt? Ich kann's beweisen. Ich weiß doch, wo der das Gift hergehabt hat. Und draufgekommen sind sie ihm nicht. Aber ganz glaubt hat sie ihm auch keiner, das mit dem natürlichen Tod. Ich kann ihn schon verpfeifen, aber für was? So hab ich schon gemütlich da herin und ich krieg, was ich brauch, wenn ich's will. Und ich bin die Einzige da herin, die was verdient. Was will man mehr? Ah, deswegen schlagt er die fast nur. Schlang? Was? Schlang? Der soll mich anlangen. Ich hab schon wieder so viele blaue Flecken. Ihr werdet euch doch nicht schlagen lassen. Nein. Ich nicht. Aber die anderen schlagt er umeinander, wie er es braucht. Was wollen sie machen? Vom Land sein sein? Können nicht mehr heim? Können sie nicht wehren. Der meine unsere Kunden glatt, sie dürfen auch zuhauen. Geweide. Ja, ist schon passiert. Ist er Sau, der Wirt. Nein, war die Schönheit. Ja, Sponsel, ja. Sind nicht die Mal, die Weiber. Okay. Geschlagen werden. Du darfst ich nicht da bleiben. Na, jetzt leg dich ins Bett, Sponsel. Ja. Geh mal, geh zu. Du, Terry, spül uns noch ein Stückchen. Ja, spül. Wenn wir nicht mehr heimkommen, du möchtest nicht mehr leben. Okay, du Tür. Was ist denn das für ein Leben? Ein Leben ist das nicht mehr. Ach, ich kann sich einen Schmarrn ziehen. Ich mach jetzt noch was trinken. Herein! So, aus! Schluss! Gottes! Sofort alle runter! Alles Gute, Frau Spitzhäuser. Danke. Alle Nutter! Also nachher. Wiederschauen, Esther. Wiederschauen, Teres. Wiederschauen. Wiederschauen. Hier ist die Bella. Servus. Ihr arbeitet jetzt was, gell? Freier Kinger, ja, mit keine weiter drunten sein. Also nachher. Für dein Gott. Ja. Für dein Gott, alle miteinander. Ja, seid ihr stark, Emmy, schlaf weiter. Und ich danke euch recht schön für die schönen Sachen. Und ich bedanke mich für meine Kolleginnen auch. Für die Einladung und die gute Bowle von Fräulein Ehe. So, auf geht's jetzt. Ja. Er wird? Geh, bleib nur einen Moment da. Geh einmal her. Ja. Ich zahle dir jetzt 4 Wochen im Voraus, gell? Da ist das Geld. Und eine Quittung kriege ich. Quittung? Bring ich gleich auf. Stimmt. 32 Quitten. Irgendwas stimmt da nicht. Hä? Ihr habt kein Geld und könnt's zahlen. Ja, gell, da schaust. Das darfst du jetzt gern wissen, wie wir das machen, gell? Aber das sagen wir nicht. Und jetzt möchte ich nichts mehr hören von wegen uns ausschmeißen, gell? Und mit der Polizei musst du auch nicht mehr kommen. Sonst kassieren's vielleicht noch die. Mich kassiert niemand. Und die alte Geschichte von damals? Was möchtest du da wissen? Das ist doch Jahre her. Meinst, Bella kann man nicht kaufen? Ja, wer sollte? Und ich habe Geld. Wir verstehen uns, gell? Wenn's vernünftig bist, Wirt, müssen wir uns nicht gegenseitig verpfeifen. Wirt, leben und leben lassen, gell? Geh, kriegst du Bowle. Geh weiter. Danke. Prost. Prost. Und Quittung bringst du mir gleich. Ja. Dass es Ihnen gut geht, freut mich schon arg. Gut, Chance aus. Setzen Sie einer hier, Frau Flick. Ach, danke schön. Wo bleibt denn der Kaffee, Emmy? Gut schon. Sie sehen selber, kein Komfort in dem Loch. Aber gesund sind wir. Und gut geht's. Da haben Sie recht, Frau Flick. Und haben Sie eine Erbschaft schon? Nein, da darf ich nicht mehr da herin wohnen. Das dauert noch. Wegen der Versteigerung in Amerika, wissen Sie? Ich hab öfter an einer gedacht. Stimmt alles mit den Geldsachen? Wir haben gar nichts mehr. Sagen wir's, wie es ist. Was? Wir haben nichts, Adele. Sei stark, Emmy. Der Wucherer Dirschl gibt mir gar nichts mehr. Zuerst spart sie werden und nachher nichts geben. Aber die anderen Wucherer sind auch nicht anders. Die Welt ist ja so schlecht. Und keiner glaubt einem mehr was. Sie werden es nicht glauben. Mein Onkel hat Metzgereien gehabt in Amerika. Und ich sitze da und muss schauen, wo ich 10 oder 20 Gulden auftreibe. Ach, Schandis. Und wenn die Häusabschneider so weitermachen, muss ich mir überlegen, ob ich nicht von München weggehen muss. Adele. In einer anderen Stadt darf das nicht passieren. Aber Minge. Was ist schon Minge? Wir haben schon in ganz anderen Städten Theater gespielt. Ja. Hören Sie mal auf mit der Stadt, Frau Flick. Recht haben's. Nur das, Frau Flick. Bin so frei. Ich hab mir was überlegt daheim. Und da bin ich zu einer gekommen. Sie sind mir gleich sympathisch gewesen, wie ich einer gesehen hab. Müssen wir gleich drüber reden, gell? Ja. Wie ich einer vor 3 Wochen beim Wucherer Tierschl sich, mein ich her nicht recht. Selber 10% verlangen, aber uns einer tat bei denen für seine Einlagen nur 4% kriegen, gell? Ja. 4% sind schon mehr als die 3,5, was man bei der Sparkasse kriegt. Aber so leben die Schweinsköpfe auf unsere Kosten. Ich bin nicht so gut gestellt. Und unsere Zeiten sind ja heute so unsicher. Man muss sein Geld anlegen. Ist ja sonst nichts mehr wert. Schauen Sie, ich hab mir gedacht, wenn Sie 10% zahlen, nachher könnten wir zwar ein Geschäft machen. Ein Geschäft? Mhm. 10%? Mei, hast du 10% zahlt, Adele? Hol uns doch noch einen Kuchen, Emmy. Ich hab schon einen geholt, Adele. Na, holst noch einen. Soll ich rausgehen? Emmy. Ich geh raus, Adele. Verstehen es? Nein, ich weiß nicht, was Sie meinen. Was brauchen wir einen Wucherer? Wir können das auch ohne Wucherer machen. Unter uns. Ach so. Ja, natürlich. Für mich ist das wurscht, ob ich einen Zinsen zahle oder einen Wucherer. Sing's. Da haben Sie recht. Vor allem, wo die so unverschämt sind. Eben. Die Wucherer bescheißen einen kleinen Mann. Ich bin ja so froh, dass ich da noch zu ihnen gegangen bin. Weil, wer weiß, habe ich mir gedacht, ob sie eine Frau mit einer hohen Erbschaft überhaupt auf ein Geschäft einlässt, gell? Aber so haben wir alle zwei nur Vorteile. Wollen Sie nur einen Keks? Ich bin so frei. Schauen Sie. Da habe ich 100 Gulden drin. Die wollte ich gerade den Herrn Tierschl bringen. Wenn ich fragen darf, wie viel Zinsen taten denn rausschauen? Das kommt jetzt alles ein bisschen überraschend. Sind 6% recht? 6%? Was? Das macht ja keine Bank heutzutage. Und der Wucherer schon gleich gar nicht. Der Wucherer muss mir das Wasser abgraben. Warum soll man mir zwei denen helfen, dass sie reich werden, was? War mir ja blöd. Seit mein Mann tot ist im Krieg, geht's Geschäft nicht mehr. Mit einer Frau als Chefin ist das alles nichts. Ich muss verkaufen. Als Frau ein Sägewerk für einen Lohn, da wärst du ausgelacht. Die Männer halten zusammen. Das klappst. Ja, als Frau kannst du nichts machen. Eine Frau hat keine Möglichkeiten. Nur das, Frau Fleck? Ja, bin zu frei. Das freut mich, dass ich einen Besuch von einer gekriegt habe. Auf so eine Idee war ich gar nicht gekommen. Natürlich kriegen Sie Ihre Zinsen gleich wieder zurück, gell? Da sind Ihre 6 guten Zinsen. Ja. Ja, sowas. Das ist recht. Das kann ich brauchen. Wenn ich das daheim die Leib verzeih, da darf ich einer viel Geld bringen. Meinst du? Ja. Ja, wenn jemand der Geld bringt, wissen Sie, da lasse ich mich nicht lumpen. Da kriegen Sie schon auch was von mir. Aber so war das nicht, Mann. Da darf nachher für einen schon eine Provision rausspringen. Ist ja selbstverständlich. Mei, ich versprich's einer in die Hand, dass die Leute kommen. Ich bin ganz nervös. So, mancher Bauer kam zu ihr, am Arm führt er sein Resel. Sein Geld gab her, das trampelt hier, er war so dumm, der Esel. Ach, wenn ich jetzt ein Esel seh, so denk ich an die Adele. Gefällt's dir? Danke, ein schönes Taschel. Schuhe auch. Ja, steht dir gut. Aber jetzt da ja was. Ein schwarze Taschel hätt's auch da. Das Rote hat aber besser gefallen. Oh, das schon. Und das Geld haben wir gehabt, also. Aber wenn wir kein Geld nicht mehr haben. Red nicht. Wenn wir keins mehr haben, dann hol ich wieder eins. So einfach ist das. Und die hohen Zinsen? Das ist doch wurscht. Und jetzt hörst auf, damit weiß weh, das ist halt viel zu schön dafür. Außerdem haben wir nur Geld. Und es wird aber mehr. Ja, Leute kommen und bringen ein Geld. Ich weiß nicht, was los ist. Da stimmt was nicht. Wenn ich bloß wissen darf, was du da machst, Adele. Auf dem Land spricht sie das rum, dass ich viel Zinsen zahle. Das ist alles. Frau Pfleg erzählt's überall. Und bei mir haben die Leute von ihrem Geld was. Ich bin kein Wucherer, verstehst? Ja. Und ich helfe denen, die nicht viel haben. Du wirst es sehen. Die Leute merken das und sind dankbar. Du verstehst nichts davon, Emmy. Ich weiß schon, was ich mache. Ich helf die Armen. Ja, wenn das so ist, Adele. Und für heute auf die Nacht habe ich wieder Karten bestellt ins Theater. Diesmal haben wir eine Loge für uns ganz allein. Mei, mei. Was tat sie für die Armen hier, wenn sie nichts zu essen hatten? Sie tränkte sie mit Wein und Bier und zahlt ein Schwein am Braten. Ach, wenn ich jetzt ein Schweinskopf seh, so denk ich an die Adele. Ja, was ist denn das? Das ist ja ein Palast. Habe ich mich verlaufen? Nein, Spatzel, das ist schon unser Zimmer. Ist jetzt mein Büro. Und unser Schlafzimmer haben wir im ersten Stock. Ja, mei. Mei, ist das schön. Ja, ja, kleines Tischerl. Und die schöne Kredenz. Und Beutel. Beutel. Eins schöner wie das andere. Hm, siehst du das? Das ist die Überraschung. Und mit dem Jammern hörst du jetzt auf wegen dem Geld in Zukunft, gell? Weil ich so viel hab, dass ich bald nicht mehr weiß, wohin damit. Mei. Und ein neues Schlafzimmer haben wir auch. Ja, da wirst du erst schauen. Bestimmt. So, Spatzel, uns geht's nicht los, nein. Und das wird jetzt gefeiert. Du gehst jetzt ins Café Neumeier, da hab ich für heute dort bestellt, die holst. Ja. Und ein Champagner bringst du auch mit. Wölf Clicquot, gell? Was? Ich schreib das auf. Wölfe. Glückwort. So, den kriegst du in der Maximilianstraße, gell? Da hast du 20 Gulden. So viel. Und wenn's kommst, dann werden wir ein wenig feiern. Ein Wirtel am Ei. Gut. Ja, sowas. Und dann geh ich nachher. Lass uns mich gleich rein, Emmy. Es ist wieder einer da. Ich habe ihm gesagt, dass Sprechstunde erst in einer halben Stunde geht. Aber er hat ja noch keine Zeit mehr. Na, einer damit wird. Machen wir Ausnahmen. Gehen wir rein, Jalla. Na, was gibt's, Vater? Na, wegen dem Geld. Ich hab das gehört. Geld mit den Zinsen. Aha, von wem hast du das denn gehört? Geh her, setz dich hin. Auf dem Landtrasten, da reden sie in jeder Wirtschaft von nichts anderes. Und wer das Geld bei einer hat, sagt, sie ist sehr zufrieden. Und da hat meine Frau gesagt, probieren wir es auch einmal. Das ist recht. Stimmt das, dass man Zinsen gleich kriegt? Freilich. Ja, nachher machen wir das Geschäft. Da. Da. Ja. Seht dich. Da. Das ist mir gut. Da spitze ich da. Fräulein, heiß ich. Sag, meine Bürohilfe ist gerade nicht da. Erzähl mir mal dein Geld, gell, Vater? Ja, 300 Gulden sind es. 278. 280. Ah, und da liegt nur ein 20er. Stimmt, gut. In die Listen aufschreiben, wie heißt denn, und die Adresse brauche ich. Hirler schreibe ich mich. Und Pfahlenkirchen ist meine werte Heimat. Aha, Hirler, Pfahlenkirchen. Gut. Jetzt schau her, Vater. Da schreibe ich dir eine Quittung und ich heb's dir gut auf, gell? So. Und dann kriegst du auch gleich deine Zinsen. 10, 12, 18. So. 18 Gulden, Vater, gell? Ui. Ui. So. Ui. Da ist Bier. Und wir sind fertig miteinander, Vater. Jetzt kriege ich mein halbe Bier, verstehst du mich schon? Das verstehst du unter sich gut. Na, sag ich für gut. Für dich, Hirler. Weißt du, wie es aussieht, Hirler? Wiederschauen. Prost, Spitze. Prost, weißt du. Ein Mast, das kann ich jetzt brauchen. Schön ist alles von, gell? Ja, teuer, schön, kostbar. So, wird jetzt sag ich dir was. Ich stelle jetzt Bedingungen, wenn ich bleiben soll. Ja, freilich soll es bleiben. Na, reden wir Deutsch. Das ganze Haus muss ein Schmuckgasterl werden, weißt du. Ah. Unten müssen auch eine schönere Möbel rein. Nachher wird Kundschaft von deinen Weibern auch eine andere, automatisch. Es geht nicht, dass deine Weiber meine Kunden anreden. Ja, das ist teuer, nicht. Da müssen die Dinge eine neue Garderobe kaufen. Du hast nur Vorteile, weißt du. Ich hab die teuersten zwei Zimmer da herin. Und schau, wie sich alles verändert auf meine Kosten. Und du machst das Geschäft mit meinen Kunden. Ein Geschäft, einen Träg tragen's mir rein, die Kartoffeln vom Land. Jeder, wo warten muss, kauft sie eine halbe. Oder nicht? Sei nicht so undankbar. Jedenfalls habe ich das vorgeschlagen, dass ich mich beteilige an deinem Hotel. Kannst du es ja nicht überlegen? Ein vornehmes Haus wird von vornehmen Leib besucht. Merkt ihr, das wird. Und den musst du anlocken, nicht die Armen. Mit den Armen kann man nicht viel anfangen. Sehr. Ich habe Geld. Und wenn du einverstanden bist, dann hau es auf den Kopf. Schöne Teppich müssen unten rein, dass die Bauern was zum Gaffen haben. Ja, ja, wir haben uns schon verstanden. Also, machen wir's. Schön muss sein. Ja. Leben müssen wir wird. Hab ich nichts dagegen. Das Hotel muss einen guten Ruf kriegen. Oder ich zieh aus und nimm das alles wieder mit. Ja, meinst du nicht, dass du woanders sofort auf die Schlicht kommen? Wie meinst du das? Wer weiß, wie lang's geht, der Geschäft, Spitz. Warum? Emi sagt, das geht nicht mehr lang. Emi weiß nix. Ja, sie hat ja alles verzählt, schau nicht. Jedenfalls sagen sie, jeder kommt was unternehmen gegen die. Ich, beispielsweise, brauche die bloß anzahlen. Unternimm was? Na, zeig ich die an, beispielsweise. Weißt du ja warum? Und zieh aus. Wer sagt denn, dass ich was unternimm? Jetzt, wo wir fast Partner sind. Die Emi redet halt viel. Die soll nicht umeinander reden, die Gans. Wer weiß, wem's das noch sagt. Ich möchte bloß warnen. Verstehst? Unter uns. Es gibt viele schöne Frauen auf der Welt. Spitz, Prost. Prost? Wie meinst du das? Die nicht rumreden. Die wird zuverlässig sein. Und was hast du über die Emi sagen wollen, weißt du? Ich hab keine Beweise, verstehst? Nix Genaues weiß man nicht, gell? Aber nach dem, was die Emi verzeiht, dann stimmt was mit euren Listen nicht, wenn geht. Ich weiß ja nicht, was für Listen, gell? Was? Da stimmt alles. Ja, ich sag das ja bloß. Das glaube ich nicht. Aber dann müssen wir nachschauen, wird. Mein Sportsaal macht das schon richtig. Ich muss jetzt erst alles aus den Schachteln rausholen. Ja. Geht mal so. So, da haben wir vor zwei Monaten einen gewissen Schabel Dionys mit 200 Gulden gehabt. Mhm. Momentl, das muss doch da herin stehen. Datum? April, 20. Schabel Dionys, da ist er. Zeig mir's. Ja. Ja, dann haben wir's ja schon. Schau, steht nichts dabei. Wann, wie viel Zinsen kriegt, wie lange Leitzeit, nix. Ja, das ist ja furchtbar, wird. Um Gottes Willen, was hat's denn da gemacht, die blöde Sau? Ja, das geht doch nicht. Also, die gleich am Tisch. Bist wieder da? Ja. Bring mir gleich einmal einen Mai, Emmy. Ja. Da ist der Mai. Das neue Sektglasl haben wir jetzt da. Der Wirt hat recht, Emmy. Die Listen stimmen nicht. Ich kann's halt nicht. Ja, und warum sagst du das nicht? Mei. Ja, ich kann mir doch einen Angestellten leisten, Emmy. Was ist, wenn jetzt einer kommt und sein Geld will? Jetzt bin ich schuld, wenn alles auffliegt. Was auffliegt? Alles. Was auffliegt? Ich kann schon nicht mehr schlafen, Adele. Das geht nicht gut. Hör mal auf damit. Für mich spinnst du. Willst du auf alles verzichten? Auf das soll ich verzichten? Auf meine Mäbi? Aufs gute Essen? Soll ich vielleicht verhungern oder was? Außerdem redst du viel rum. Ehrenwort, ich red nix. Willst du mich vielleicht ruinieren? Emmy, geh her. Gib mir deine Hand. Du passt nicht in die große Welt. Du hast viel Angst. Man hat sie auseinandergelebt. Es war schön, Emmy. Schön war es mit uns zwei. Morgen packst du dein Zeug. Ich richte irgendwo auf dem Land ein Geschäft ein. Da war Klon, gell? Und eine erstklassige Abfindung kriegst du natürlich auch. Da weißt du, die hilft dir, dass man was Richtiges findet. Ja. Bis du was hast, kannst du natürlich noch da bleiben. Das melde ich nicht, wenn du mich nicht mehr magst. An der Waglon möchte ich schon. Na also, brauchst nicht warnen. Kriegst schon von mir einen Lohn. So, und jetzt schauen wir, dass wir in die Listen einen Grund einbringen. Geh her, die hilf mir. Das her. Darf er dann nur einen Kaffee machen, Adele? Natürlich darfst du mir einen Kaffee machen. So, Spatzel, ich glaube, wir haben alles. Außer mein Geschenk. Wo ist denn wird? Ja, wo ist denn mein Geschenk für die Emmy? Da ist. Schau, kriegst du meine Kaffeemaschine mit. Mein Dankeschön. Ich krieg Kaffeemaschine. Mein Adele, danke. Ist schon recht, Spatzel. Dann muss ich nur auf Wiederschauen sagen. Ja. Wiederschauen, Terry. Bleib sauber. Alles Gute, Mitzi. Wiederschauen, Esther. Alles Liebe, Bella. So. Ja, gut, Emmy. Dein Geschäft wird dir gefallen. Der Basti hat dir das Schönste ausgesucht, was es gegeben hat. Und pass auf dich auf, Spatzel. Und wenn was ist, dann schreibst du mir. Ja. Vielleicht besuchen wir dich einmal, wo wir so schöne Zeiten miteinander gelebt haben. Ja, suchst du mir einmal, Adele, geh. Also, viel Glück, Emmy. Komm, ein Puzzle zum Abschied kannst du mir schon noch geben. Ja, das ist wahr. Mein Kutscher bringt dich hin, gell? Ja. Adieu, alle miteinander. Adieu, Adele. Ich bring dich schon noch. Bitte? Ich möchte zu Fräulein Spitzeder. Das geht halt nicht. Heute ist keine Sprechstunde, weil wir heute eine liebe Freundin verabschieden. In 3 Wochen war am Montag in der Früh eine halbe Stunde frei. Ich bin der Herr von Mengershausen. Ja? Ja, der Herr Graf. Grüß Gott. Schön. Ich werde schauen, was sich machen lasse, ob Fräulein Spitzeder den Herrn Grafen heute noch empfangen wird. Solange vielleicht Platz nehmen wollen da. Ja, vielen Dank. So. Spitz? Hm? Der Graf ist da, von Mengershausen. Der von der Bodenkredit? Nein, den kenne ich, ein anderer, ein Junge. Na gut, schauen wir, was er will, der Herr Graf. Wenn mir der Herr Graf folgen wollten. Mit dem allergrößten Vergnügen. So. Ich bin nicht arm, wie man weiß. Meine Frage an Sie ist, ob Ihre Vorteile nur für die Armen sind. Ich arbeite für alle, ohne Unterschied. Das freut mich zu hören. Die Vorteile der Armen können heutzutage die Reichen auch brauchen, nicht wahr? Mhm. Die Leute, die so gegen den Adel sind, die wissen gar nicht, was so ein Gut an Geld verschlingt. Und ja, schließlich leben auch viele Leute davon. Verlangen immer mehr Entlohnung, nicht wahr? Der Herr Graf haben ganz recht. So, das ist mein Büro. Bitte einzutreten. So, setzen Sie alle, Herr Graf. Wollen Sie, Herr Graf, eine Tasse Tee? Oh ja, gerne. Konstantin, der Herr Graf, möchte einen Tee. Sehr wohl, gnädiges Fräulein. Was für ein entzückender kleiner Samowar. Nicht wahr? Ich habe ihn von einem russischen Bojar. Ein Kunde von mir, der so zufrieden war, dass er mir sowas schön schenkt. Danke, Konstantin. Bitte sehr. Zu Diensten, gnädiges Fräulein. Mein Sekretär. Ich sag Ihnen, der Mann ist eine Perle. Ja, Ihr Institut ist ja Stadtgespräch. Tja. Na, Sie wissen sicher, dass mein Onkel als Direktor bei der Süddeutschen Bodenkreditbank hoch beteiligt ist. Deshalb bitte ich Sie um Diskretion. Es wäre mir unangenehm, wenn es publik würde, dass ich Einlagen bei Ihnen habe. Für meinen Onkel sind Sie ein rotes Tuch. Ich weiß, dass Bankleute gegen mich hetzen. Ja, sie schnappen Ihnen die Kunden weg. Ich schnapp nicht. Meine Kunden kommen von selber. Ja, natürlich, natürlich. Also Sie haben die besseren Bedingungen. Und ja, schließlich machen Sie nichts anderes als die anderen Banken auch, nicht wahr? Der Herr Graf haben ganz recht. Und Diskretion ist bei mir normal. Wie heißt der Engel, der hier zu Gast, von dem Bösen gefürchtet und gehasst, von den Armen gesegnet und gesucht, von den Reichen gefürchtet und verflucht. Lasst heiser brüllen sich die Kehle! Adele. Hab ich Ihnen zu viel versprochen, Frank Quirin? Gefällt's Ihnen? Sie sehen ja, Kunden drängen ein. Sie ist reich und hat Verbindungen überall hin. Und kannst du für mich auch was machen? So viel wollen. Das Theater kriegt auch Zuschüsse von ihr. Die allmächtige Spitzeder. Wir werden ja sehen, Herr Wirt. Wer ist der Nächste? Spitz. Geh schein ins Büro, Vater. Was gibt's denn, Basti? Ich hab der Schauspielerin Patricia Quirin eingeladen, wie du mir so geschafft hast. Und? Dort sitzt sie. Da. Sie hat nichts gegen eine Einladung, sagt sie. Gut. Hast sehr gut gemacht, Basti. Du organisierst mir Fahrt aufs Land. Heute nach der Sprechstunde. Okay? Ein schönes Essen in einer guten Wirtschaft. Bloß ich, du und sie, gell? Okay? Geht in Ordnung. Dann geh einmal hin und sag grüß Gott. So, das freut mich aber, Frau Quirin, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Es dauert nicht lang mit der Sprechstunde, dann fahren wir ein bisschen aufs Land, gell? Natürlich, gern. Würd mich freuen. Gut. Ich habe Ihnen sehr bewundert, kürzlich im Theater. Vielen Dank. Haben Sie gut gemacht. Vor allem gleich am Anfang, die Stelle, als wir im Louvre zum letzten Mal und sahen Chevalier. Da träumt es Ihnen wohl noch nicht, dass Sie mein Gast sein würden in... In Kastilien, ja. Schön. Aber in Wirklichkeit schauen Sie ja noch besser aus. Das ist ein Erfolg. Das habe ich nicht gehabt als Schauspielerin. Das freut mich, dass ich Ihnen gefalle. Aber Erfolg. Erfolg haben Sie doch noch viel mehr. Naja. Ach, und so eine schöne Spazierfahrt, die habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich danke Ihnen, Adele. Wollen wir du sagen? Gern, Adele. Gleich sind wir da, das da vorne ist. Ja, das ist schön. Hast gut ausgesucht, weißt du. Es ist unserem Dorf eine Ehre, dass Sie bei uns absteigen. Freund Spitzeder. Und wir möchten fragen, ob Sie nicht eine Sprechstunde halten wollen. Ein paar waren interessiert. Das ist mir gar nicht recht leid, weil ich heute ganz privat mit meiner Freundin einen Ausflug machen möchte. Schade. Tut uns leid. Wenn's nicht so viele sind, dann würde ich's machen, Adele. Das arme Volk ist doch sonst enttäuscht. Gut. Bedankt euch bei meiner Freundin. Bringt euer Geld her, dann nehme ich's euch ab. Kommt's. Da geht's her. Das Essen ist bestellt. Hol unseren Koffer, weißt du? Ja. Sprechstund! Stellt euch auf in einer Reihe. So, Also Leute, es ist halt Privatausflug. Formalitäten macht der Basti, der da, gell? Da geht's mir her. Habt's nichts dagegen? Ich möchte mir mit meiner Freundin den schönen Garten anschauen. Zum Unterschreiben komm ich nachher schon, Basti. Jetzt komm, Patricia. Geh mal ein paar Schritte. Häng dir ein. Ja, gern, Adele. So, und du? Ach, scheiß, da gibt's nichts. Und die Berg da hinten. Der gibt besonders schön. Gefällt's dir? Ja, sehr. Geh, sagst mir noch mal das Gedicht da von heute Vormittag. Ach nein, Adele. Oh, es passt so gut jetzt. Also gut. Weißt du, was die Blumen flüstern? Weht ein Lüftchen drüber hin. Weißt du, was die Quellen singen, wenn sie durch die Täler ziehen? Weißt du, was in Lüften klinget? Lauschet still dein trunknes Ohr. Was sich frohe Vögel singen in der Luft im Walde vor. Weißt du, was die Sterne sprechen, einsam in der heil'gen Nacht? Weißt du, was dann für ein Sehnen dir in tiefer Brust erwacht? Ach, es ist der Geist der Liebe, der durch Erd und Himmel zieht, von der ewigen Liebe klinget, durch die Welt das ewige Lied. Magst du Olena bei mir? Ach, endlich, Adele. Ich liebe dich. Du bist ein wahrer Engel, so hold, so wahr, so süß. Es ist, als ob ein Gottesengel so süß dich duften ließ. Gerhard? Der da, von der Bodenkreditbank, sagt er. Jawohl. Ich hab grad Sprechstunde. Was wollen Sie? Der Herr Direktor von der Süddeutschen Bodenkreditbank erwartet einen. Vor dem Haus in seiner Kutsche. Ich soll einen gleich mitbringen. Ich folg nicht auf Pfiff. Aber der Herr Direktor vom Mengers Haus hat... Geh aus. Dort hat der Zimmermoos loslassen. Wenn der Direktor was will, soll er kommen. So, jetzt geht's. Ja. Wer ist der Nächste? Die da. Ja, geh mal her. Unsere ganze Belegschaft in der Lederfabrik Dachau hat gesammelt. Und wir bringen stellvertretend unsere Spargruschen einer Freundspitzede. Indem wir das Motto sagen, aus dem Volk, für das Volk. So was nett. Hand. Ja, du auch. Nein, also, das freut mich wirklich. Wisst ihr was? Ich nenne euch zu Ehren ab heute mein Institut Dachauer Volksbank. Und der Wirt, der bringt uns jetzt alle ein halbes Bier. Bella, bring ein Bier. Entschuldigung, ja? Ich schreibe für ein paar kleine Zeitungen auf dem Land und soll was schreiben, weil sich die Leute von den Banken beschweren, dass bei ihnen was nicht stimmt. Neidig sind's alle miteinander. Schauen Sie sich einer da hoch, wie es floriert, mein Geschäft. Aber zum Diskrieren habe ich keine Zeit, nicht, wo mein Institut heute einen Namen gekriegt hat. Das Beste wird sein, Sie fragen meine Kunden. Nicht? Oder Sie müssen warten, bis ich fertig bin. Ja, heißt das, dass Sie das Geld auch wieder zurückzahlen können? Ja, freilich, ja, Sie waren gut. Schauen Sie doch, wo das Geld umeinander steht überall. Haben Sie keine Augen? So, Dachauer, setzt euch da nieder, Bub. Ja, dann ist alles in Ordnung. Ja, ich seh's ja. Jedes Fräulein, ein Herr von Mengertshausen möchte das gute Fräulein dringend sprechen. Er darf auch ein bisschen warten. Sag sie ihm, Konstantin, ich bin gleich soweit. Jawohl. Wird? Ja? Jetzt pass auf. Das Geld gibt's dem Zeitungsmensch. Er soll übers Netz schreiben. Zeitungen auf dem Land sind wichtig für uns, weißt du. Und jedes Mal, wenn einer kommt von der Zeitung, dann gibt's der was. Das ist eine Ausgabe, wo sie rentiert. Ja, meinst du, der nimmt's? Der ist doch auch ein Mensch, braucht auch Geld. Siehst doch gleich, dass der ganz gerne wurscht ist. Und red ein bisschen mit dem, gell? Ich probier's. So, Burm, jetzt bin ich bei euch. Das wäre also, eine Freundspitzede. Prost. Prost, Freundspitzede. Und Ex. Prost, Prost. Gut. Oh. So, und jetzt müssen wir gehen. sonst haben wir 3 Stunden lang keinen Zug heim. Gnädiges Fräulein. Schade. Gnädiges Fräulein, ich wollte Sie sprechen. Ja, deswegen habe ich Ihnen reinkommen lassen, obwohl ich noch Arbeit habe. Und obwohl ich mit Ihrer Bodenkreditbank gar nichts im Sinn habe, Herr von Mingershausen. So, jetzt setzen Sie einer da drüben hin, ich komme nachher gleich. Ja, haben Sie kein Büro? Sie werden lachen, da wird gearbeitet. Wir können uns da genauso unterhalten. Ja, eigentlich wollte ich Sie allein sprechen. Wollten Sie? So. Ich kann die Leute wegen einer nicht nachschmeißen. Ja, was sagen Sie jetzt? Ja, bitte. Setzen Sie einer da rüber. Sag mal, ihr müsst jetzt heimfahren. Ja. Schaut es halt ein anderes Mal vorbei, gell? Jawohl. Führt euch. Auf Wiedersehen. Für Gott, mein Spitzchen ist so höchste Zeit. Fahrt es aber gleich heim. So, und wo ist jetzt der Bankmensch? Da. Bei dem Madl. Die Mitzi versucht den Flirt. Das kenne ich. Komm, Bert, komm, gehen wir so. Also, Herr von Mengershausen, um was geht's? Ich habe mich mit meinen Kollegen von den anderen Privatbanken unterhalten. Und wir alle müssen uns bei Ihnen beschweren. Ja, beschweren Sie einer? Mützi, lach nicht so blöd. Es wäre mir lieber, wenn wir diese Angelegenheit nicht coram publico erledigen. Sagen's mir, was wir sagen wollen. Nun haben wir schon den Fall, dass wir kurzfristig Hypotheken kündigen müssen, um weitermachen zu können. Das geht doch mir nicht so. Sie wissen es ja selbst, die Leute holen ihr Geld bei uns und bringen es zu Ihnen. Und Sie zahlen für die Vermittlung auch noch Provisionen. Das ist geschäftsunüblich. Wo kämen wir hin, wenn wir das dulden würden? Bei mir ist das üblich, Herr. Ja. Ob Sie es tun oder nicht? Kurz und gut, so geht es nicht weiter. Ja, mach ich was Ungesetzliches. Ja, man weiß es noch nicht. Du, Herr Graf, jetzt langt's. Jetzt lass es stehen, wird. Das Volk weiß eben, wo man Vorteile hat. Ja, Vorteile, ja, das Volk ist dumm. Sonst sind meine Kunden. Jedenfalls geht's nicht so weiter. Es geht nicht, dass Sie die anderen Kreditinstitute an den Ruin bringen. Mach ich was anderes als ihr? Ach, Sie können sich mit Ihrem Schwindel und Annehmen doch nicht mit den anständig arbeitenden Banken vergleichen. Wird? Schmeißt man ihn aus? Das will ich Ihnen sagen, dass ich Ihr Geschäft für einen Schwindel halte und dass wir alles unternehmen werden, damit wir Ihnen das Handwerk legen. Ja, das weiß ich. Bis jetzt hat es eigentlich nichts genutzt. Ihr könnt's mir kein Handwerk legen, sonst hättest du schon lang gemacht. Wir werden die Zeitungen einschalten. Sehr gut, das mache ich. Das interessiert meine Kunden vom Land, was Zeitungen in der Stadt schreiben. Und solange sie mich öffentlich verleumden, brauchen wir uns mir zwar gar nicht unterhalten. Und jetzt ging es aber schnell. Wird. Jetzt, wenn er nicht sofort geht, na, darfst du ihn haben. Ja! Der Laffer, du! Das glaubst du gar nicht. So, und jetzt sperren wir zu. Schwindelunternehmer. Na, was man sich alles gefallen lassen muss. Leute, jetzt geht's warm. Morgen ist noch wieder Sprechstuhl. Gell? Jetzt wird euch gut. Ja, gut. Also, Pierre, was die Dünne dir am Hof und sogar der Baron von Rindt ist gekommen. Ja. Stell dir vor, alle sind's gekommen, Spitz. Der Hofrat von Miller, der königliche Hoflieferant Ruperti, die Quavent von der Oppe ist auch da. Freilich. Alle sind's da. Das ist recht. Schau dir so, Erna, die neuen Gemälde gefallen. Einer da hat nur. Wie heißt der? Lindbaum? Ja. Ah, da ja. Überhaupt ist das jetzt ein Palast geworden, wie wir gekriegt sind. Spitz, jetzt kommen wir dazu. Alles ist da. Und das alles aus dem Nix. Hart was. Das Leben ist schön, Spitz. Prost. Hast recht, was die Brust. Wird, Jackie? Was reden Bankleute mit Polizeipräsident? Du, das soll der Konstantin hier und aufpassen muss, was geredet wird. Naja, was werden's reden? Wahrscheinlich über die noble Art, dass bei uns sogar die Konkurrenz eingeladen wird. Du, was ich sag, da muss einer aufpassen. Konstantin! Konstantin, da unten muss aufpassen, während mit Bankleuten was geredet wird. Sehr wohl, halt! Bleib mal da. Und was ist das? Wer ist denn der Herr bei der Patricia, weißt du? Der zweite Sohn von der Sparkasse. Was tun denn die da? Er gibt ihr einen Handkuss. Aha. Also, Konstantin, die Bank gleich. Und schick mir sofort Patricia her. Jawohl, hier ist er. Wenn Sie Beweise haben, Herr von Mengershausen, kann ich was machen, selbstverständlich. Beweise? Natürlich habe ich keine Beweise. Sonst hätte ich sie schon vorgelegt. Herr Polizeipräsident, irgendetwas muss man doch tun können. Nichts. Wo kein Geschädigter ist, ist kein Kläger. Wir sind die Geschädigten. Die Banken. Jeden Tag holen die Leute bei mir in der Sparkasse Geld ab und tragen es zur Spitze hin. Man muss hier was nachweisen können. Woher soll die Polizei wissen, dass das ein Schwindel ist? Man kann ihr nichts nachweisen. Wir wissen auch nicht, wie die das machen. Ihre Kunden sind alle zufrieden. Und wer alles Geld zu ihr hinträgt, das kann man gar nicht erfassen. Tja, man kann sie nicht überprüfen. Keine Möglichkeit. Wenn sie wollen nicht zurückzahlen kann, dann kann ich als Polizei einschreiten. Vorher nicht. Wir haben Gesetze, meine Herren. Ja, leider. Sie sprechen also der Polizei das Misstrauen aus, meine Herren. Was soll ich denn machen? Da muss ich Sie an den König verweisen. Der König? Der baut doch bloß Schlösser und spinnt mit seinem Wagen herum. Sie müssen versuchen, so viele Leute zu finden, die ihr Geld auf einmal abholen, dass sie es nicht auszahlen kann. Und wenn sie es kann? Wie die ihre Geschäfte macht, das weiß doch keiner. Vielleicht kriegen wir auf diese Art die Möglichkeit, dass wir wenigstens in die Bücher schauen können. So wie es jetzt ausschaut, sind die Behörden machtlos. Sie wird es halt so machen wie ihr auch. Ohne, dass sie euch was sagt. Ich bitte Sie, Herr Präsident. Vorsicht, da steht Ihr Sekretär. Eine solche Gemeinheit. Auf dem Land schreiben Sie die Wahrheit. Warum schreiben Zeitungen in der Stadt Lügen? Ich hab das gesagt, die Berichterstatter nimmer kein Geld. Das gibt's nicht, das gibt's überhaupt nicht. Wahrscheinlich hast du ja nicht zwingen gehen wollen. Es ist mir nicht recht, was da drin steht. Ob es wohl angeht, dass vom Gelde des Sparers rauschende Feste gegeben werden. Das sind doch nur die Zeitungen herin in der Stadt. Und zwar auf dem Land verfolgen wir auch schon. Ich hülf die Armen und dafür werde ich verfolgt. Aber du hast doch noch nur Freund. Da, der Engel der Armen hat ein neues Haus bezogen. Und dort Glück im neuen Heim, rufen wir dir zu. Mit Bild doch. So, okay. Tatsächlich. Da, schau genau. Das sind mindestens 200 Leute da unten. Hört ihr es? Hören wir schon und wissen wir schon. Gibt's mir einen Schal? Da, bitte. Danke Sie, Konstantin. So, jetzt schneidet die Artikel aus und die werden nach unten an die Tür geschlagen. Und der Portier soll die Leute sagen, dass ich mich so geärgert habe, deswegen, dass ich heute keine Sprechstunde halten kann. Ich bin unpässlich. Zeitungen sind schuld. Außerdem denke ich droh, dass ich überhaupt aufhöre. Die Leute sollen kommen und ihr Geld holen. Ich will nicht für das Gute, was ich tue, angegriffen werden. Und alle sollen sie im Freischütz drüber halbe trinken. Auf meine Kosten. Hast du das gemerkt, Basti? Freilich. Also. Zeitungen anziehen! Ja! Hat schon geholfen. Da, alle sind auf unserer Seitenspitz. An deiner steht auch das doch empfangen. Ja, die Leute kennen ja nichts dafür. Richtig. Für was haben wir den kleinen Balkon? Komm, geh mal aus, Basti. Ja, ihr kennt's ja nichts dafür, dass ich Neider hab. Und dass ich von allen Seiten angegriffen wär. Also, kommt's einer! Gleich kommen, riecht's alles her. Kehrt fürs Geld, die Quittungen und schnell müsst ihr arbeiten, gell? Der erste zahlt das Geld, der zweite füllt die Quittungen aus und bringt mir's zum Unterschreiben, gell? Also. Da steht euch in einer Reihe auf, Leute. Zuerst wird's Geld in das kleine Kerbe da. Dann wird's Zeit. Dann unterschreibt's die Laufzeit. Und dann kriegt's eine Quittung. Und vielleicht darf der eine oder der andere ein paar Wertel mit dem Freund Spitzeder reden. Na, da kommt das Geld nicht. Da. So, er ging jetzt nachher. Da. Ja. Ich hab meinen Hof verkauft. Meine Frau und ich sind alt. Und da können wir halt jetzt von ihren Zinsen besser leben. Ja. Freund Spitzeder, gell? Kinder haben wir auch nicht, gell? Ja. Stimmt. 4.520 Gulden. So, schau, Vater, deine Quittung. Ja. Heb's gut auf, gell? Geht's gut. So, der nächste. Wie viel? 830 Gulden. 830. Stimmt. Geh mal her zu mir. Warst du nicht schon mal bei mir? Vor einem halben Jahr, ja. Und jetzt bring ich noch einmal was. Das ist recht. Ich möchte einer was sagen. Dass Bankleute gegen einer was machen wollen. Das weiß ich schon. Bei mir war einer da gestern. Ich hab gesagt, dass das ein Schwindel ist, was sie machen. Und ich soll mir mein Geld zurückverlangen. Und ich sag im Gegenteil, ich gehe morgen noch einmal hin. Mit dem Geld, was ich für meinen Acker gekriegt habe. Den habe ich verkauft, weil die Zinsen rentieren sich mehr, als wenn man die Fläche bewirtschaftet. Jawohl, und da hast du deine Quittung. Dass meine Kunden zu mir halten, das freut mich schon. Wir taten uns ja ins eigene Fleisch schneiden. Natürlich, helfen Sie. Ja, wenn Sie dem da so erfreuen. Komm es nur her. Meine erste Kundin, Frau Fleck. Okay. Ja, mit der habe ich meine Volksbank aufgemacht. Ja, es ist mir ja so peinlich, gell? Aber ich hab was gehört. Und Zeitungen schreiben auch, dass vielleicht das Geld gar nicht mehr da ist. Und da hätte ich halt gern mein Einlag abgeholt. Meine erste Kunde tut mir das an. Such's raus, was Frau Fleck stehen hat, Maxi. Jawohl. Da, meine zwei Zettel. Da, einmal 470 und einmal 80 Gulden. Zahl's aus. Jawohl. Die Frau soll ihren Schmarrn nehmen und schauen, dass weiterkommt die Gans. So eine dumme Person. Man wird so nervös gemacht. Ist recht. Nehmen Sie Ihr Geld und gängen's. Morgenrot, morgenrot, leuchtest mir zu meinem Bankrott. Bald muss ich die Wechsel lassen und sie packen meine Kassen und mein guter Ruf ist tot. Gnädiges Fräulein. Es ist nur ein gut gemeinter Rat von unserer Seite, nicht wahr? Ja, natürlich. Ja, dass Sie sich ins Handelsregister eintragen lassen. Ich hab's schon gesagt. Kommt nicht in Frage. Natürlich. Bücher, die man nicht führt, kann man nicht überprüfen. Ich führe mein Geschäft zur Zufriedenheit von meinen Kunden. Und von wem ich meine Listen und Bücher führen lasse, ist meine Sache. Und alles wird sehr ordentlich gemacht bei mir. Das geht einer alles nicht so. Wo bleibt denn das ganze Geld? Irgendwo muss es doch bleiben. Wovon finanzieren Sie dieses Haus? Von was finanziert ihr eure Bankhäuser? Na, also hören wir, da müssen Sie sehr Herren, bitten. Wenn's was machen könnt, dann macht's was. Dass jetzt mit mir geredet wird nach alle Verleumdungen, zeigt mir, dass man nichts machen kann. Wir sollten nicht drum rumreden. Ihr wollt's mir einen Strick dran. Nein, nein. Aber freilich. Aber ich nehm's mit den Herren auf. Da. Der Hoflieferant ist da. Ja, ich komm gleich. Ja, man könnte auch darüber sprechen, dass sie sich mit uns zusammentun. Ne? Zumindest sollte man doch diplomatische Beziehungen aufrechterhalten, damit eine gewisse Zusammenarbeit gewährleistet ist. Ja, und ich brauch niemanden, der wo sie an meiner Bank beteiligt. Soll das heißen, dass Sie es ablehnen, mit uns zusammenzuarbeiten? Ich hab schon gesagt, kommt nicht in Frage. Spitzka. Auf Wiedersehen, meine Herren. Ja. Ich hab auch noch ein Privatleben. Jetzt komm. Ja, ich komm schon, Basti. Sie entschuldigen mich. Was willst du mit dem? Das ist eine dickköpfige Person. Unglaublich. Ja. Aber es wird uns doch mit vereinten Kräften gelingen, sie zu Fall zu bringen. Nein, nein, es muss uns gelingen. Der Engel der Armen. Ja, eine bauernschlaue Schwindlerin, diese Spitzeder. Dieser Stoff ist englische Ware. Herzog! Herzog, Gloria! Schneller! So, hier, das wäre. Der ist gut. Der ist gut, jawohl. Die anderen Stoffe sind nix, Herr Hoflieferant. Jawohl. Und jetzt will ich mal was anderes sehen. Die zwei Mädel da, die sollen mal was vorführen. Ja, was denn? Kleidl, Nachgewand, alles, was dabei hast. Ich will was sehen. Jawohl, sofort. Holt's alles rauf, was euch passt. Kleider, Blusen, Röcke, Nachtkleider. Frau Spitze, da möchte was sehen. Fräulein. Die Freundspitze, da will was sehen. Lacht nicht so blöd. Marsch, stell sie zur Runde, setz gleich mal so. Wirt, geh her. Was sagst du denn zu denen, Mädel? Gefallen sie dir? Ja. Ihr sollt noch mal drüber reden, ob wir nicht in die Schweiz abhauen sollten. Ich hau nicht ab. Das Geschäft läuft. Und das Geld in der Schweiz läuft uns auch nicht davon. Aber jetzt kommt's her. So. Jetzt, dreht's euch einmal um. Ja. Das ist eine sehr gute Ware. Die Kleidl nehme ich beide. Jawohl. Und die zwei Mädel auch, Herr Hoflieferant. Wie bitte? Ich will es haben. Und du zahlst einmal, das weißt du. Ja. Also, wie heißt es denn ihr zwei? Ich bin die Gloria und das ist die Josephine. Ja. Ah, hübsch, hübsch. Jung und frisch. Ich hab mir schon immer gewünscht, dass ich einen kennenlerne. Geh, lüg nicht so. Geschimpft hast du aufs Freundspitze da und ich hab aber gesagt, das ist eine noble Frau. Geh, lüg nicht so bei Herzmensch, los! Ruhe zum Donnerwetter. Was für eine Wüsten? Seid's recht hübsch, alle zwei. Weißt was wird? Ich will keine Favoritin mehr. Ich will beide. Ach, so bald, ach, so bald kommt der Gendarm in grüner Gestalt. Gestern stolz noch in Karossen, heute eingesperrt, geschlossen. Morgen in dem Schwur Gerichtssaal. Wie viele sind es noch heute? Ja, circa 300 auf alle Fälle. Um Gott willen, das hört ja nicht auf. Wie viel Geld haben wir heute noch? Merkst du es? Freilich. So, Konstantin, jetzt bringst du mir immer 10 auf einmal. Haben Sie mal das da? Wir müssen das rausschneiden. Lassen Sie mich durch. Was ist denn los? Muss ich einer nicht anstellen? Alle müssen sich anstellen. Ich nicht. Ich brauch mich nicht anstellen. Kommt rein, Leute. Wir stehen eine Stunde da. Darf ich Ihnen die Schuldscheine da überreichen? Das Geld hätten wir gern abgeholt. Dern's her. Momentl. Konstantin, sei es zusammen. So, und jetzt wart's ihr genauso wie die anderen auch. Wir warten nicht. Ich bin der Polizeipräsident. Na, schauen Sie, meine Kundengänger. Bleibt da, Leute. 44.738 sind. Na, so viel Geld habe ich nicht im Haus, dass ich an die 20 Leute vor mir auszahlen kann. Natürlich habe ich an die 45.000 Gulden nicht im Haus. Das war ja verantwortungslos. Da reicht ja bloß Einbruch passieren. Sie müssen den Beweis erbringen, dass Sie das Geld wirklich haben. Ich muss gar nichts. Da, Leute. Schaut euch mal die Quittungen an. Oh, oh. Geheimrat Huber, Grafen, Barone, lauter Reiche. Da wollen die Reich, die Armen schädigen. So ist's. Ja, lass dich ja nichts freuen. Wir stehen hinter ihnen. Spitz, ich glaube, jetzt geht nichts mehr. Meinst? Vierte. Ich stelle fest, dass Sie nicht in der Lage sind, das Geld auszuzahlen. Dann müssen wir Ihre Bücher überprüfen. Das lasse ich nicht zu. Sie haben kein Recht dazu. Wenn Sie reins Gewissen haben, brauchen Sie sich nicht aufregen. Bleibt ruhig, Leute! Wachtmeister, holen Sie mal Verstärkung rauf. Ihr Bankinstitut wird vorübergehend geschlossen, bis die Bücher überprüft sind, die so lange beschlagnahmt werden. Das Kind sei auch nur bei einer Frau erlaubt. Das ist ein Willkürakt der Polizei. Das kann man von niemandem verlangen, dass man so viel Geld daheim hat. So, und ich gehe jetzt sofort und beschwere mich beim König. Sie sind verhaftet. Nehmt es mit. Na, geht's nur mit, Leute. Zuerst möchte ich noch das Zeigel mitnehmen, was uns die Adele gegeben hat. Das stimmt. Das ist was wert. Wo ist denn das ganze Zeugel? Den Schmuck, der ist da, den hab ich schon. Nimm du ein wenig Geld mit. Genau. Steh nicht bloß einmal. So, jetzt ist aus mit der Spitze da. Schaut's aus. Oder sie wandelt sie nach Hause. Das glaube ich nicht. Die hat doch um Millionen beschissen. Das schon. Aber ein Pfundigsweib ist schon. Das stimmt. Ich glaube, wir sollten uns jetzt schleichen, sonst wären wir auch noch verhaftet. Wir haben nichts da. Trotzdem. Schade ist uns, Freund Spitze da. Liebes Fräulein Spitzeder, jetzt ist es über 2 Jahre vorbei mit Ihrer Verhandlung und es ist nichts geschehen, dass Sie rauskommen. Meine Frau und ich und auch andere, wo Ihre Kunden sind, glauben eher, was Sie gesagt haben in der Verhandlung, dass dieser Prozess was gegen das Volk ist, wo die Bankunternehmer gemacht haben. Wir haben auch schon geschrieben, wenn man ihnen nicht rauslässt, zünden wir das Polizeigebäude an. Aber das nützt auch nichts. Wir hoffen, wenn sie wieder heraus sind, dass sie recht bald wieder ein Bankinstitut aufmachen, was eine Volksbank ist. Mir ist das Bier gut. So. Die Zeitungen haben alles gelogen über Ihnen. Aber das Volk hat es noch in Erinnerung, wie Sie ihm geholfen haben und wir vergessen das nicht. Passen Sie auf, dass man Ihnen nicht vergiften will oder sowas. In einem Staat, wo Sie einsperrt, könnte selbiges möglich sein. So. Jetzt. Mit freundlicher Hochachtung und allerwertesten Grüßen, Ihr Hirler Anton und Frau Anneliese und andere Einwohner von Pfahlenkirchen. So, Kuvert, Briefmarke, Adressschreiben. Fürth. Wie heißt der Engel, den Gott gesandt vom Himmel in das Bayernland, der Tränen trocknet, Wunden heilt und alles mit den Armen teilt? Wir grüßen dich, du edle Seele. Adele! Nein, der Hirler schreibt mir sowas Nettes. Alle wollen meine Freiheit. Den Brief kann ich auch brauchen für meine Lebenserinnerungen. Es ist auch wieder ein Beweis, ich bin der Engel der Armen. Nein, der Hirler. Gnädige Frau ist heute auch schon auf, sonst muss man sie erst rausprügeln. Sie kriegen Besuch von einer gewissen Emilie Nagebauer. Was soll nur kommen, Spatzel? Also kommen's. Grüß dich gut, Emmi. Gut schaust aus. Du schon auch. Da sitzt die. Und wie geht's dir sonst? Recht gut. In 3 Monaten ist mein neues Kind da. Ja, ich hab da von den anderen ein Foto mitgebracht. Da. Das ist mein Mo, der Fritz. Das bin ich und das ist unsere kleine Adele. Nett. Und was hast du sonst noch? Also, der Wirt hat ein Hotel in der Schweiz zur schönen Aussicht. Das hat mein Fritz ganz genau rausgebracht. Er macht ja alles, was ich ihm sag. Kann er nicht nur schnell hinfahren? Das glaube ich nicht. Unser Tabakunternehmen wird das nicht zulassen. Wo wir jetzt zwei neue Geschäfte im Mingau und in Dachau aufmachen gerade. Hexen sind zwei Wochen, da gibt's einen Feiertag. In einer Woche bin ich selber auch schon draußen. Und hast keine Angst? Vor was soll ich Angst haben? Es gibt so und so viele Leute, die dir einen Tod geschworen haben. Ich trau mir schon niemals mehr sagen, dass wir mir Freundinnen sind. Ich hab schon noch Freunde, die zu mir halten. Willst denn du wieder eine Bank aufmachen, Adele? Glaube ich nicht, nein. Ich weiß noch nicht, was ich mach. Reisen? Ich will auf Reisen gehen. Ich will die Welt sehen und leben. Und von was willst denn das finanzieren? Erstens einmal schreibe ich meine Lebenserinnerungen. Und drei Verlage habe ich schon, wo sie interessieren. Und zweitens ist mir der Basti nicht an das ganze Geld in der Schweiz hingekommen. Ich hab da schon noch was liegen. Und drittens, als Schauspielerin gehe ich schon nicht unter. Ja, na, da bin ich ja beruhigt. Vor zwei Jahren habe ich ja noch so Angst gehabt und hab mir Sorgen gemacht um die. Weißt du das noch, wie Zeitungen von dir als Mörderin und Schwindlerin geschrieben haben? Da hab ich gemeint, die bringen dich um. Oder du kommst nie mehr aus dem Gefängnis. Weißt du noch, wie früh sie das Leben genommen haben und verarmt sind, mei Adele. Aber jetzt bin ich froh. Ja, ja. Die Richter haben eh mein Einsehen gehabt. Und ich hab's natürlich belohnt dafür, ist ja klar. Die haben's auch verstanden, Emi. Leben müssen wir alle. Wie heißt der Engel, der hier zu Gast, von dem Bösen gefürchtet und gehasst, von den Armen gesegnet und gesucht, von den Reichen geächtet und verflucht, lasst heiser brüllen sich die Kehle. Adele Spitzeder, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Martin Sperr. Die Mitwirkenden: Adele Spitzeder, Ruth Kappelsberger, Emmy, Heidi Ackermann, Waste, der Wirt, Walter Sedlmeier, Wucherer Dirschl, Toni Berger, Frau Fleck, Maria Singer, Patricia Quirin, Katharina de Bruyn, von Mengershausen Junior, Friedrich von Thun, von Mengershausen Senior, Hans Bauer, Polizeipräsident Fritz Strassner, Anton Hirler, Hans Stadtmüller. Ferner wirken mit Beles Adam, Christiane Blumhoff, Carla Maria Heim, Margot Mahler, Theresia Maria Schraffel, Rosemarie Seehofer, Rolf Castell, Hans Löscher, Alexander Malachowski, Bernhard Zeusel und viele andere. Moritatensänger Hanse Scheurer. Musik Frank Duval. Ton und Technik Gerda Koch und Günter Hess. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Regie Wolf Eubar. Sie teilt das Brot und tilgt die Schuld. Ihr Armen liegt auf ihre Huld. Bald blinkt auch euch im Glas der Wein. Drum sollt ihr immer dankbar sein, der Fee, die ohne Schuld